Monster in Sibirien. Wir haben mit einem verbreiteten Problem zu kämpfen. Menschen neigen zur Kulturblindheit. Das heißt, sie verkennen die kulturelle Gewordenheit ihrer Welt, der Institutionen und Begriffe. Stattdessen nehmen sie intuitiv an Begriffe repräsentierten real existierende Dinge, Entitäten, die im Großen und Ganzen unverändert durch die Geschichte hinweg bestünden. Aber es gibt jede Menge konstruierte Begriffe, die keine Entsprechung in der Realität haben oder einen verzerrten Ausschnitt der Wirklichkeit als Normalität ausgeben. Spätestens seit Edward Saids Buch Orientalismus ist auch im westlichen Denken das Bewusstsein erwacht, sich seiner kolonialen Vergangenheit bewusst zu werden, um zu erkennen, wo unser Denken und unsere Begrifflichkeiten kolonial kontaminiert sind und alten eurozentristischen Überlegenheitswahn in sich transportieren. Erstaunlicherweise ist der Schamane von den aktuellen Diskussionen bisher unberührt geblieben, zumindest hierzulande. Während debattiert wird, ob Kinder sich noch als Indianerhäuptling verkleiden dürfen oder das Tragen von Dreadlocks einen Akt der kulturellen Aneignung darstellt, ist die Teilnahme an schamanischen Ritualen bisher kaum in die Kritik geraten. Nicht, dass wir diese Diskussion beginnen wollten. Aber je weiter wir in unserer Recherche vordrangen, umso mehr dämmerte uns, selbst die enge Begriffsverwendung, also die Beschränkung auf den sogenannten sibirischen Schamanismus, ist eine prekäre Angelegenheit. Einiges spricht dafür, dass wir es beim westlichen Schamanismusbegriff in wesentlichen Teilen mit einem Fantasieprodukt zu tun haben. Genauer gesagt mit einem kolonialen Phantasma, das in einer Reihe mit Unwörtern vom Schlage des Südseekannibalen, des Negerkönigs oder der Hottentottenvenus gehören könnte. Warum das bisher nicht gesehen wurde? Weil sich anders als im Fall des N-Worts hierzulande niemand beschwerte. Und weil zwei für uns wichtige Aspekte in den allgemeinen Debatten bisher zu wenig in den Blick kamen. Erstens verdankt der Kolonialismus den Hauptteil seiner Toxizität dem Christentum, namentlich dessen Verteufelung aller Heiden und der damit einhergehenden Überlegenheits- und Eliminierungsdoktrin. Zweitens waren auch die Weiten Sibiriens einem gewaltsamen Kolonialisierungsprozess durch das expansive Russland unterworfen. Beide produzieren den Schamanen als monströse Gestalt. Erst wenn wir dieses Truggebilde durchschaut haben, können wir erkennen, was sich dahinter verbirgt. Wir wollen schließlich nicht im damals den Gespenstern unserer eigenen Gegenwart nachjagen.